ist es wahr. Paris in Aufruhr. Bürger bauen Barrikaden und Geheuer. Doch es steht außer Zweifel. Man hat die Bastille gestürmt. Paläste brennen. Das Volk brüllt Hasstiraden. Man wünscht die Monarchie zum Teufel. Zerlumpte Griechen aus den Dächern. Die Menschen rasen. Ein donnernder Ruf klingt durch die Straßen. Der Mensch wird erst Mensch durch den aufrechten. Nur ein Hund duckt sich vor seinem Herrn. Jeder Mensch wird erst Mensch, wenn er frei ist von Zwang. Es ist Zeit, an den Ketten zu zerren. Schert euch fort, um diese Stunde sollen brave Bürger schlafen. Was hält er denn? Es ist ein Staatsbeamter. In Paris wär er jetzt still. Nach Haus mit euch! Ihr gehört nicht zu den Braven. In Wien herrscht Ordnung, Recht und Anstand. Auch wir sind lieber freie Bürger, nicht Untertanen. Wir haben es, dass das alle untermahnen. Der Mensch wird erst Mensch durch den aufrechten Gang. Nur ein Hund duckt sich vor seinem. Wer erwachsen ist, braucht keinen Vater mehr. Dann ist wohl der Heilige Vater seiner Meinung nach auch entbehrlich. Durchaus. Und der Vater im Himmel, er will, dass wir uns selbst gehorchen. Pfui! Als Mann von Adel und Ehre weiß ich dieses aufrührerische Gerede schärfstens zurück. Allein das Herz macht den großen Mann. Ich habe vielleicht mehr Ehre als mancher Fürst. Nie, teurer Freund, soll sich die Kunst ereifern. Überlassen wir den Streit um die Politik den Alltagsmenschen. Ich und Sie, mein lieber Mozart, sind zu höheren Berufen. Der Mensch wird erst Mensch durch den Alltag.